Ich werde eh für einen arbeitslosen, alkoholkranken Vollidioten gehalten. Also werde ich erst jetzt AfD wählen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Unser heutiges Thema ist Satire und Politik. Wie sich die Satire gerade entwickelt und gibt es Unterschied zwischen Satire und politischem Kampf? Ich sehe da keinen großen Unterschied. Satire war auch immer zugleich Politik und umgekehrt. Es hat sich vielleicht nur verbal etwas geändert, vielleicht auch die mediale Ausbreitung. Ich bin auch dieser Meinung, aber in der letzten Zeit hat sich meine Meinung schon ein bisschen geändert. Ich möchte als Beispiel heute das neue Video von Projekt Bohemian Browser Ballett nehmen. Das ist ein Projekt, das vom bekannten Blogger Schlecke Silberstein geleitet ist und für das öffentlich-rechtliche Netzwerk Funk produziert wird. Ich will ganz am Anfang schon sagen, dass ich ein großer Fan von diesem Projekt bin und eigentlich für das beste Funkprojekt bisher halte. Der Grund, warum ich dieses Projekt so mochte, weil dass die Jungs tatsächlich versucht haben, unabhängig zu sein. So, sie haben die beiden Seiten gedisst, sowohl die Linken als auch die Rechten. Aber in der letzten Zeit, vor allem nach dem Trumps Sieg, spüre ich, dass auch sie ein bisschen tendenziös werden. Lass uns das jetzt mal kurz anschauen und dann geben wir uns einen Senf dazu ab. Mein Name ist Justus Bacher und ich bin der Gründer von Popthink, Europas erfolgreichstem populistischen Think Tank. Wir bearbeiten Wahlen dort, wo sie entschieden werden. Am Stammtisch. Flüchtlinge sollen für uns Deutsche einmal pro Woche Blut spenden müssen. Blut? Meine Schwester braucht eine Niere, da können die ran. Genau. Schließlich haben wir deren Leben gerettet, da können sie sich auch mal revanchieren. Uwe Rausch ist einer unserer Besten. 27 Jahre arbeitslos, seit 29 Jahren Alkoholiker und seit 3 Jahren Head of Policy Development bei Popthink. Günni Watzmann war 30 Jahre lang treuer CDU-Wähler, ist aber genervt von Merkels Flüchtlingspolitik. Zu unseren Neukunden zählen auch renommierte Linke und Linksliberale, wie Sarah Wagenknecht und Boris Palmer. So, Gustavo, was ist deine Meinung dazu? Ja gut, es wurde ja tief in die Mottenkiste gegriffen. Das heißt also, wir haben den Arbeitslosen, den ehemaligen CDU-Wähler in einer Kneipe, sie trinken Pils. Und es wird Rassismus thematisiert, beziehungsweise oberflächliche Handhabung tiefgreifenderer Thematiken, in diesem Falle Flüchtlinge. Hast du das lustig gefunden? Ich fand es bedingt lustig, weil ich es in verschiedenen Varianten schon zu oft gesehen habe. Das ist das Problem, das ist immer wieder dasselbe. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich ein Appell ist an diejenigen, die nicht so sind wie die im Video gezeigten, sich zu mobilisieren und tatsächlich dann auch bewusst das zu wählen, was als Opposition zu gelten hat, zu dem, was sie im Video zeigen. Zum Beispiel? Im Grunde genommen in der politischen Mitte bleiben. Jedoch dann auch verstärkt dafür sorgen, dass man die Motivation an die Mitte nicht verliert. Mein Problem damit, unter Populismus wird in diesem Video nur Rechtspopulismus verstanden. Obwohl Sarah Wagenknecht erwähnt wurde, wurde sie natürlich im Kontext erwähnt, dass sie die Flüchtlingspolitik kritisiert hat und auch ein bisschen zur rechten Seite geschoben wird. Und das ist mein größtes Problem. Wenn sie wirklich irgendwie in dieser Kneipe auch irgendwelche grüne Hippies hätten, die wirklich Kumbaya tanzen und singen wollten und Deutsche Bank verbrennen wollen, dann wäre ich schon viel, viel zufriedener damit. Mit diesem Video. Aber das könnte wirklich eine Wahlkampagne von SPD sein oder CDU. Wahlkampfspot. Das ist keine Satire für mich mehr. Es ist politischer Kampf, aber nicht gegen soziale oder politische Probleme, sondern gegen eine politische Bewegung. Es ist so, dass tatsächlich die Linke im Grunde genommen wenig im Rahmen von Satire behandelt wird. Aber das heißt nicht, dass es vielleicht im deutschsprachigen Raum es wenig Satire gibt über die Linke. Come on, naja, so im englischsprachigen Raum gibt es das auch nicht. Hast du irgendwie letztes Mal SNL gesehen oder Daily Show gesehen, wo wirklich, keine Ahnung, Barack Obama verspottet wird? Ja. oder Bernie Sanders? Gut, in diesem Clip wird definitiv links nicht kritisiert. Das, was Konservative als Gutmenschentum oder bedingungslose Aufnahmefreudigkeit wird nicht kritisiert. Es wird im Grunde genommen gezeigt, ja gut, rechts heißt oder konservativ heißt, Menschen nicht aufnehmen wollen Und im Grunde genommen immer auf der falschen Seite zu sein, denn man ist gegen die Menschlichkeit. Genau, aber das, genau das macht das Video unlustig, meiner Meinung nach. Zum Beispiel in den letzten SNL-Videos vor den Wahlen habe ich viel, viel lustiger die Karikatur von Hillary Clinton gefunden als von Donald Trump. Ja. Und das war wirklich, da stimmte was. Da wurde tatsächlich diese Gier nach Macht gezeigt von Hillary Clinton. Und das war viel, viel lustiger als wieder diese Trumps-Parodien so mit Gina und Awesome und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach befindet sich die Satire gerade in der starken Krise. Ja, und das wäre natürlich auch eine gute Überleitung zu Böhmermann. Es ist dieses Trump-Bashing im Rahmen nicht nur dieses Videos, das in den Niederlanden einen Anfang gefunden hat. Es geht halt um ein Video, in dem parodiert wird, dass die USA oder mit der neuen Regierung unter Trump America First als Hauptmotto der wieder ausspricht. Und jetzt geht es darum, wer wird Zweiter? This is a message from the government of the Netherlands. Mr. President, welcome to this introduction video about the Netherlands. It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic. Our founding father was William of Orange, who fought against the Spanish. The Spanish, total scumbags. They fought against us for 80 years, but they couldn't beat us. Couldn't do it. Total losers. They're all dead now, by the way. We speak Dutch. It's the best language in Europe. We totally understand. It's going to be America first. But can we just say the Netherlands second? Is that okay? Und dann einfach nur 1:1 kopiert worden ist im Format anderer europäischer Länder. Alle europäischen Late-Night-Shows waren empört, als sie dieses Video der Holländer gesehen haben. Vor allem erstmal, weil es so lustig war, dass man es nicht mehr toppen kann. Außer wir schließen uns alle zusammen und jedes Land auf der Welt bekommt die Chance, Zweiter zu werden. Meine Damen und Herren, it's totally true. Die besten, also zumindest sagen sie das von sich selbst, die besten Late-Night-Shows außerhalb der USA machen mit. Deutschland hat gemacht, Portugal hat gemacht, Schweiz, sogar Litauen. Meiner Meinung nach war dieses Video schon nicht schlecht. Wirklich, das war schon originell und die Idee war nicht schlecht. Aber das, was danach passiert ist, dass jetzt jedes Land solches Video produziert hat, finde ich absolut übertrieben. Gut, es gab 2, 3, die relativ lustig waren. Den Schweizer Clip fand ich ganz gut. Es ging mehr um Selbstkritik als um Kritik an die Vereinigten Staaten. You love gold, we love gold. We have tons of it. During World War II, the Jews gave it to us for safekeeping. They never returned, so strange, so we melted it. Like fondue. Wie gesagt, ich finde das nicht mehr lustig, aber ich verstehe deinen Punkt. Aber was ich danach noch schlimmer fand, dass jetzt irgendwie auch Provinzen solche Videos machen. Ostfriesland macht Bewerbungsvideo bei Trump, Bayern macht gerade Bewerbungsvideo bei Trump. Was ist da los? Ich glaube, es ist eine Auslaufsbewegung, die haben einfach zu viel Zeit. die wir nicht haben. Ah ja, das stimmt. Ja, ich glaube, jemand hat nicht so viel zu tun. Ich weiß es nicht. Das erinnert mich ein bisschen so an die Charts in den 90ern. Da kam jemand mit einem One-Hit-Wonder, dann gab es eine Kopie, die klang ungefähr genauso mit einem anderen Text. Und beim dritten Mal verkaufte sich keine einzige CD mehr. Und das passiert jetzt auch mit diesem Video. Zu dieser ganzen Aktion habe ich nur diese Meinung. It's time to stop! It's time to stop, okay? Hey Gustavo, was glaubst du, wohin geht die Reise überhaupt? Was ist jetzt mit der Gesellschaft passiert? Es geht nicht nur um die amerikanische Gesellschaft, sondern auch um die internationale Gesellschaft. Wenn es so weitergeht, fürchte ich, dass es bürgerlicher Krieg ausgelöst wird. Ich meine, vielleicht wird sich das ein bisschen, werden sich die Wogen ein bisschen glätten, so wie es dann auch mit anderen Konservativen in der Vergangenheit geschehen ist. Das passierte mit Reagan, das passierte mit Bush Senior, das passiert mit seinem Sohn George W. Und das passiert jetzt auch wieder mit Trump. Jedes Mal, wenn ein Konservativer regiert, wird er parodiert, er wird diffamiert. Aber so wurde es damals nicht. Ja, weil ich meine, letztlich ist es ja auch so, dass Trump selbst nicht aus der Politik stammt, sondern aus den Medien. Das heißt, es gibt unheimlich viel Material, das man verwenden kann und auch Material, das für ihn unglücklich ist. Ja, aber ich will kurz dazu sagen, ob es tatsächlich wirklich ihm schadet. Es schadet ihm nicht. Also das, was lustig ist, beziehungsweise weniger lustig, ist, dass man inzwischen mit Trump belegen konnte, dass man auch ohne die Medien. Und ohne das Beachten einer vermeintlich öffentlichen Meinung Wahlen erfolgreich bestreiten und gewinnen kann. Und ich will ein bisschen mich auf guten Podcast vom amerikanischen Journalisten und Autor Malcolm Gladwell berufen. Er hat einen interessanten Beitrag über die heutige Satire gemacht und er meint, dass die heutige Satire sowohl für die Gegner vom Person oder vom Thema als auch für Befürworter genauso vorteilhaft ist. Das heißt, jedes Trump-Bashing macht die Trump-Anhänger noch überzeugender und macht für sie Trump noch sympathischer. Das ist genau, was zum Beispiel in der Thatcher-Zeit passiert ist mit allen Thatcher- oder antikapitalistischen satirischen Beiträgen. Die waren für Thatcher auch super vorteilhaft. Oder als Beispiel kann ich auch, ich hab's Polizei von Böhmermann nennen. Dieses Lied wird sowohl von den Polizeigegnern als auch von der Polizei selbst gemocht. Es lief auch in der Polizei, in den Polizeistationen. Ja, die Polizisten auch, mögen dieses Lied, obwohl ja, es super ist, kritisch ist. Es ist immer ein schmaler Grat. Immer. Das heißt, also es ist immer so, dass Satire auch ein Schuss nach hinten werden kann. Dass Satire dann auch nicht entweder falsch interpretiert wird, falsch verstanden wird und dass das denen nutzt, die eigentlich kritisiert werden. Oder dass das mitunter selbstbewusst aufgrund der harschen Kritik aufgenommen wird, um das selbst zu verwenden im Rahmen von Kampagnen. Das heißt, als Opfer von Satire, als Anzeichen einer etwas überspannten Kampfeslust der Kontrahenten, politisch, sozial, ökonomisch, das ist immer die Gefahr von Satire gewesen. Das ist für mich kein neues Phänomen. So, das heißt, eigentlich kann jetzt AfD das Video von Bohemian Browser Ballett ganz gut benutzen für ihre Zwecke und es wird genauso bei ihren Anhängern gut ankommen als bei den Fans von Bohemian Browser Ballett. Ja, im Grunde genommen hängt es damit zusammen, dass man eine politische Haltung damit verstärken kann, dass daraus trotzt wird. Das heißt, jetzt erst recht. Ich werde eh für einen arbeitslosen, alkoholischen, alkoholkranken Vollidioten gehalten, also werde ich erst jetzt AfD wählen, wenn das die Auffassung derer ist, denen ich nicht politisch opportun bin. Das erklärt alles Schlimme, was gerade in der Politik passiert, dass du wirklich für solche Personen gerne gehalten werden möchtest. Ja, das heißt im Grunde, es ist eine Trotzreaktion und diese Trotzreaktion kann sich auch beim Wahlgang auswirken. Aber was glaubt ihr, funktioniert die heutige Satire tatsächlich? Habt ihr das Video von Bohemian Browser Ballett gemocht? Wie findet ihr die Jan Böhmermanns und diese Late-Night-Show-Aktion? Schreibt es einfach unten rein. Dankeschön, ciao! Ciao!